Ansage für Herrn Jung vom Ordnungsamt. Sie lassen uns nicht vor an unseren Informationsstand. Wir müssen einige Meter weitergehen. Vorne an der großen Bleiche demonstriert die Junge Union. Ich denke, es ist die Junge Union mit Danke an die Bundeswehr. Wieso ist das möglich? Wieso stehen wir hier? Gibt es eine gesonderte Meinungsfreiheit? Herr Jung, was sagen Sie dazu? Kommen Sie zu mir bitte und nehmen Stellung. Sie können es auch öffentlich machen. Ich stehe am Kfz. Also nochmal, wir haben einen angemeldeten Infopunkt vorne vor dem Spielplatz. Wir fordern die Polizei auf, den rechtlich zugesicherten Zugang zu unserem Infopunkt sicherzustellen. Das ist ein Infopunkt und wir brauchen dazu den Zugang. Sonst hätten wir den Infopunkt nicht anmelden müssen. Also, wir fangen, solange die Polizei das intern klärt, mal mit der Kundgebung an.